1. Das Wort des Herrn ergingen mich und lautet. 2. Menschensen, es gab zwei Frauen, Tochter derselben Mutter. 3. Die in Ägypten ansatz trieben, schon in ihrer Jugend begannen sie damit, als ihr Brustbietestit und ihr Jungfraulichen bussen gedruckt worden. 4. Die Altier Hias Ohola und ihr Schwester Oholiba. Sie werden mein und gebaren son und Tochter. Ohola stand für Samaria und Oholiba für Jerusalem. 5. Ohola Jedok war mir untrue und verliebte sich in ihr Liebhaber, die Sira, die für ihr Markt bekannt waren. 6. Dies waren in praktischen bloren purpur gekleidet, Stadthalter und Befehlshaber, allesamt attractive young manner, die auf Ferden ritten. 7. Sie widmet ihnen ihr Bullere, allen Orzelesen in Sonen Assyrians, und waren reinigte sich mit all ihren Gotzen, mit denen sie sich einlies. 8. Debe gab sie ihr unsucht aus Ägypten nicht auf, denn dort hatten sie in ihrer Jugend mit ihr geschlafen, ihren Jungfraulichen bussen gedruckt und ihr Bullere über sie ausgegossen. 9. Die Schaub liefert ich sie ihren Liebhaben aus, den Sonen Assyrians, nach denen sie sich so senti. 10. Dies entblosten ihr Scham, Namen ihr Son und Tochter mit sich und Tochten sie selbst mit dem Schwert, so dass sie für and a Frauen zu einem warnenden Beispiel word, und so vollstreckten sie das Gerichten 11. Obwohl ihr Schwester Oholiba die so, trieb sie's mit ihrer Leidenschaft noch schlimmer und ihr Bullere war noch ausschweifender als die ihrer Schwester. 12. Sie entbrannte für die Son Assyrians, für berühmt Stadthalter und Befehlshaber, die praktisch gekleidet waren, für Reiter auf Ferden, allesamt anmutig young manner. 13. Ich so, das auch sie sich waren reinigte, bade hatten dieselbe verhaltenswise. 14. Sie trieb ihr Bullere noch weiter, als sie manner so, dien die one gezeichnet waren, Bilder von Chalden, mit Zinnoberer gemalt. 15. Ihr Haften waren mit einem Gürtel umgürtet, ihr Kopfer mit Turbanen umwunden und sie sahen ly Offizier aus, eine Bild des Son Babels, deren Heimatland Chalder ist. 16. Als sie dies so, entbrannte sie für sie und schickte Boten zu ihnen nach Chalder. 17. Die Son Babels kamen zu mit ihr lieb zu pflegen und waren reinigten sie mit ihrer Bullere, sie word durch sie unrein, doch dann wante sich ihr Seel von ihnen ab. 18. Als sie ihr Bullere offentlich betrieben und ihr Scham entblost, wante sich mein Seel von ihr ab, so why sie sich von ihrer Schwester abgewandt hat. 19. Denich setzte sie ihr Bullere fort, indem sie und die Tage ihrer Jugend dacht, als sie in Ägypten unsucht getrieben hat. 20. Sie verliebte sich in ihr Liebhaber, deren Glieder y die von Eseln und deren Sehnagus y der von Hengsten war. 21. So sentest du dich nach der unsucht deiner Jugend, als die Ägypter deinen Bussen druckten und dein Jugendlichen Brustbietesteten. 22. Darum spricht der Herr, Jahwe, zu dir, Oholiba, ich wer dein Liebhaber gegen dich aufhetzen, Jean, von denen sich dein Seel abgewandt hat, und sie von allen Seiten gegen dich Herren führen. 23. Dyson Babels und Alcalder, Picard, Skoa und Koa, soe Alson Assyrians mit ihnen, allesamt anmutig young manner, Stadthalter und Befehlshaber, Offizier und berühmt Personlichkeiten, die auf Ferden reiten. 24. Sie werden von Norden her mit Wagen und Raiden soe mit großen Volkischeren gegen dich an Rucken. Mit Tartsche, Schild und Helm werden sie dich umzingeln, und ich werd ihnen den Recht Streit übergeben, damit sie dich nach ihren Gesetzen richten. 25. Ich werd meinen Zorn gegen dich richten, und sie werden dich in ihrem Grimm behandeln, sie werden dir Nase und Ohren abschneiden, und dein Überist werd durch das Schwert fallen. Dein Son und Tochter werden sie mitnehmen, und dein Rest werd vom Feuerverset werden. 26. Sie werden dir dein Kleider ausziehen und dir deinen Schmuck wegnehmen. 27. Ich werd deine unsucht und deine Hure aus Ägypten ein Ende bereiten, so dass du dein Augen nicht mehr zu ihnen erheben und Ägypten nicht mehr gedecken sollst. 28. Den so sprick der Herr, Jahwe, ich wer dich in die Gewalt der Ubeliefen, die du hast, in die Gewalt der, von denen sich den Seel losgerissen hat. 29. Sie wer den dich hassefult behandeln, all deinen Besitz mitnehmen und dich nackt und bloß zurücklassen. Dein hörisch Scham, dein unzucht und bullerei wer den aufgedeckt wer den. 30. Dies wer dir angetan wer den, weil du den Vulkan nach gehörtest und dich in erend gotzen wären reinigtest. 31. Du bist den weg deiner Schwester gegangen, die schalb word ich dir den Becher, der gereicht word, ebenfalls in die Hand geben. 32. So sprick der Herr, Jahwe, du sollst den Becher deiner Schwester trinken, den Chefen und wei ten, der Seviel fast. 33. Es ist ein Becher des Schordes und Entsetzens, der Becher, der deiner Schwester Samaria gereicht word. 34. Du sollst in trinken und sein huffen ausschluffen und den Brust zerreißen, den ich habis gesprochen, ist der Ausspruch des Herrn, Jahwe. 35. Darum sprick der Herr, Jahwe, weil du mich vergessen und mich hinter deinen Rücken geworfenest, so trage nun die Strafe für den Unzucht und den Bullereien. 36. Und Jahwe sprach zu mir, Menschensohn, willst du Oholer und Oholiber richten und ihnen eier Graultaten vorhalten? 37. Sie haben die Ehe gebrochen, Blutklebten ihren Handen, und Sie haben mit ihren Gotzen Ehe Bruch getrieben und sogar ihr Son, die Sie mir geboren hatten, die sind Gotzen als Spies geweiht. 38. Zudem taten Sie mir diesen, Sie wären reinigten und demselben Tag mein Heiligtum in den zweiten Main Sabbat. 39. Wenn Sie ihr Son den Gotzen opferten, betreten Sie am selben Tag mein Heiligtum, Emis zu in Twehen, J. So handelten Sie mitten in meinem Tempel. 40. Sie schickten sogar nach Mannen, die von Fern her kamen, sobald ein Boot gesandt word, erschienen Sie. Für Sie bad test du dich, schminktest den Organ und legtest schmucken. 41. Du setztest dich auf ein praktisches Rubet, wo dem ein Tisch hergerichtet war, und stelltest mein Raucherwerk und mein Old Rauf. 42. Mit Lortum Jesang Ruten Sie darauf, und zu den Mannen aus der Übrigen Menschenmensch Worden Sabra aus der Wust gebracht, dies legten erspangen und die Arm und ein praktisch Krone auf erhaupt. 43. Die Sprach ICH, Solti die Werfelin noch immer ehe Bruch Traben. Trade man jetzt wirklich noch ehe Bruch mit 44. Man get zu ein, why man zu einer hier get, so gehen Sie ein zu Oholer und Oholiber, den Zuchlosen Frauen. 45. Doch gerecht manner wer den Sie richten nach dem Recht der Ehebrecherinnen und nach dem Recht der Morderinnen, den Sie sind Ehebrecherinnen und Blutklebten ihren Handen. 46. Den so sprick der Herr, Jahwe, man soll ein Volksgemeinde gegen Sie versammeln und Sie der Misshandlung und Plunderung preisgeben. 47. Die Volksgemeinde soll Sie steinigen und Sie mit ihren Schwerten zerhauen. Ierson und Tochter soll man niedermetzeln und ihr Hauser mit Feuer verbrennen. 48. So wird ich der Unzucht im Land ein Ende machen, damit alle Frauen sich warnen lassen und nicht solche Unzucht treiben wie 49. Man wird euch die Strafe für your Unzucht auferlegen, und was mit ihren Gotzen verschuldet hat, das sollte tragen, damit erkennt, dass ich der Herr, Jahwe, bin.